Willkommen zur ersten Ausgabe der Ringglocke. Es ist der 12.08.2008. Mein Name ist Thomas Ulrich. Seit Mitte der 80er Jahre gucke ich Wrestling und bin ein großer Freund vom Professional Wrestling. Vor allen Dingen dem, was die WWE, beziehungsweise damals, als ich angefangen habe zu gucken, die WWF mit dem Thema macht. Seit den 80er Jahren bin ich ebenfalls ein relativ großer Box-Fan. Das hat mit der Zeit ein bisschen nachgelassen. In den 80er Jahren, das waren die Zeiten, als ich noch früh aufgestanden bin, um mir den damals jungen aufsteigenden Boxer Mike Tyson anzugucken. Und in der Regel ist man dann um 4 Uhr, 5 Uhr morgens aufgestanden und hat einen Erstrunden-K.O. gesehen. Nichtsdestotrotz hat mich die Persönlichkeit und der Lebenslauf von Mike Tyson so interessiert, dass ich dran geblieben bin an dem Thema und sehr, sehr viele Boxkämpfe seitdem gesehen habe, sodass Boxen auch eins meiner Themen ist. Die meisten, die Wrestling gucken, sind nicht so sonderlich interessiert an dem Thema Boxen, dafür aber an einem Thema, was dann als drittes auf dem Programm dieser Radiosendung, dieser Internet-Radiosendung steht. Das ist das Thema Mixed Martial Arts, dort vor allen Dingen UFC. Dies habe ich nicht schon in den 80ern entdeckt, sondern erst so etwa vor 5, 6 Jahren mit der UFC. Und ich denke mal, seit UFC 50 müsste ich jede UFC eigentlich gesehen haben. In dieser Sendung soll es grundsätzlich also um diese drei Themen gehen und fangen wir also gleich an. Ich werde heute nicht über den TNA Pay-Per-View sprechen, der gestern Abend in Amerika stattgefunden hat. Ganz einfach, weil ich ihn noch nicht sehen konnte. Das hat damit zu tun, dass ich tagsüber ein bisschen arbeiten muss, um auch Geld zu verdienen, um dann es mir leisten zu können, mir diese ganzen Pay-Per-Views auch anzugucken. Das geht ja doch ganz schön in die Zeit und ins Geld auch. Sobald ich das nachgeholt habe und den TNA Pay-Per-View Final Resolution hieß er, gesehen habe, das wird spätestens am nächsten Wochenende sein, hoffentlich aber früher, wird es dazu in der Ringglocke einen kurzen Bericht geben und meine persönliche Meinung, wie mir dieser Pay-Per-View gefallen hat. Ich habe heute bereits gehört, dass er nicht so schlecht war, wie die Card vermuten ließ. Dass interessanterweise vor allen Dingen das Feast or Fired Match, was katastrophale Regeln von TNA hat, gar nicht so schlecht als Match gewesen sein soll. So viel also zu dem Thema, um das es heute nicht geht. Fangen wir also an mit dem ersten Thema, um das es heute geht. Und zwar lief am letzten Wochenende, am Samstag oder am Sonntag war es, glaube ich, in den USA, die achte und damit letzte Folge von Hogan's Celebrity Championship Wrestling. Das war die letzte Folge der ersten Season. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Season geben wird. Ich habe gehört, dass man mit der ersten Folge der amerikanischen Fernsehsender mit den Ratings der ersten Folge sehr zufrieden war. Hab dann gehört, dass die Ratings der zweiten Folge eigentlich schwach waren, dass der Sender die aber schön geredet hat und danach habe ich gar nichts mehr über die Ratings gehört. Grundsätzlich geht es in der Sendung darum, dass man einen B und ganz viele C-Promis, die in Deutschland kaum jemand kennt, aber in Amerika wohl der ein oder andere kennt, zusammenbringt und die lernen von Brutus Beefcake und Brian Knobs, dem früheren Nasty Boy, das Wrestling und müssen dann im Ring beweisen, dass sie das Wrestling gut gelernt haben und dass sie zu guten Wrestlern geworden sind. Ähnliches Konzept wie Deutschland sucht den Superstar oder ähnliche Castingshows. Es gibt dann drei Jurymitglieder, Eric Bischoff, Jimmy Hart und natürlich der Namensgeber Hulk Hogan, die dann in jeder Woche entscheiden, wer gut war, wer nicht gut war. Und derjenige von diesen Promis oder sogenannten Promis, der nicht gut war, wird dann nach Hause geschickt mit dem Satz "You are a jabroni, get out of my ring" von Hulk Hogan. Nun war die achte Folge und damit die letzte Folge. Es standen noch vier Teilnehmer zur Auswahl. Es gab zunächst ein Halbfinale und am Ende gab es dann zwei Finalisten, die ein finales Match vor Publikum bestreiten mussten und dann wurde der Celebrity Champion dieser achten Staffel entschieden. Insgesamt war das eigentlich eine ganz nette Sendung zum Angucken, es war nichts Besonderes. Es war unfreiwillig komisch und dieses unfreiwillig komische hat eigentlich diesen, den Reiz dieser Show ausgemacht. Der Höhepunkt war sicherlich die Folge, in der man gesagt hat, und dem Prominenten gesagt hat, und jetzt lernen wir Hardcore-Wrestling, und als erstes auf den Schrottplatz gegangen ist und mit irgendwelchen Vorschlaghämmern auf Schrottautos eingeprügelt hat. Das war schon ziemlich albern und hat natürlich mit Wrestling gar nichts zu tun. Allerdings war in der Show auch ein Hardcore-Wrestling-Match zwischen zwei Teilnehmern, die sich wirklich nicht gut verstanden haben. Und das war erstaunlicherweise ein ganz gutes Match, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Hardcore-Wrestling nicht so furchtbar viel mit wirklich Scientific-Wrestling zu tun hat. Also in der achten und letzten Folge, die jetzt am Wochenende gelaufen ist, wurde dann der Sieger gekürt. Und der Sieger ist Dennis Rodman. Dennis Rodman ist sicherlich zwischen diesen ganzen C-Promis der einzige B-Promi, der bekannteste in dieser Sendung gewesen. Und ich würde fast vermuten, dass er, bevor er seinen Vertrag unterschrieben hat, gesagt hat, ich unterschreibe nur, wenn garantiert wird, dass ich am Ende auch den Titel bekomme. Denn er war, was das Thema Wrestling angeht, in dieser Sendung mit Sicherheit nicht der Beste. Da gab es einige, die offensichtlich mehr Wrestling in ihrer Jugend und Kindheit geguckt haben oder einfach eine höhere athletische Begabung zu diesem Thema haben. Denn natürlich ist Dennis Rodman als früherer NBA-Spieler ein großartiger Athlet, aber nicht jeder große Basketballspieler muss auch gleichzeitig ein guter Wrestler sein. Das hat er auf alle Fälle bewiesen. Und es gab also größere Talente in dieser Show, die es nicht geschafft haben. Dennis Rodman hat also den Titel bekommen, ein etwas enttäuschendes Ende zu einer sonst ganz unterhaltsamen Show. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass es jetzt vorbei ist mit der Sendung. Es gibt so viel Wrestling zu gucken, jede Woche. Da gibt es Raw, da gibt es SmackDown, ECW, TNA Impact, obwohl ich bald aufgebe, das zu gucken. Und dann war diese Sendung jetzt eine ganz nette Auflockerung, aber jetzt reicht's auch, weil das kostet ja doch alles ganz schön viel Zeit. Ich weiß noch nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, werde das aber sicherlich mitbekommen und sobald es eine zweite Staffel geben wird, werde ich hier in der Ringglocke darüber informieren. Themenwechsel. Das zweite Thema, was an diesem Wochenende sicherlich das größte Thema im Kampfsport war, auch wenn sich viele Wrestling-Fans nicht sonderlich für Boxen interessieren. Es gab einen großen Kampf, wahrscheinlich der größte Kampf dieses Jahr, zwischen Oscar De La Hoya und Manny Pacquiao. Viele werden sich vielleicht noch an den großen Kampf Oscar De La Hoya gegen Floyd Mayweather erinnern. Da gibt es ja dann auch den Link zum Wrestling, weil später ja Floyd Mayweather bei WrestleMania einen Gastauftritt gegen Big Show hatte. Und dieser Kampf Oscar De La Hoya gegen Floyd Mayweather hat so viel Geld eingebracht wie noch nie ein Kampf zuvor und so viel Pay-Per-View-Zuschauer oder Käufe in den USA wie auch noch keinen Kampf zuvor. Nun hat man sich mit Oscar De La Hoya gegen Manny Pacquiao etwas Ähnliches versprochen. Manny Pacquiao ist ein Filipino und ist auf den Philippinen ein absoluter Volksheld und gleichzeitig gilt er als Pound for Pound einer der stärksten, vielleicht sogar nach dem Retirement von Floyd Mayweather, der derzeit stärkste Kämpfer der Welt. Oscar De La Hoya musste in der Gewichtsklasse leicht nach unten gehen und deshalb hat man auch gesagt, weil De La Hoya eigentlich der größere, der stärkere der beiden Kämpfer ist und nach unten gehen muss, hat De La Hoya eigentlich einen Vorteil, weil er einfach größer und stärker ist. Dieser Kampf am Wochenende hat nun das Gegenteil gezeigt. Überraschenderweise hat Pacquiao uneingeschränkt gewonnen. Er war schneller, wendiger als De La Hoya. De La Hoya wusste nicht, was er tun sollte. Pacquiao hat ihn immer wieder mit Schlägen eingedeckt, weil er einfach so schnell war, dass De La Hoya den Schlägen nicht ausweichen konnte, sie auch nicht gesehen hat, sie auch mit seiner Deckung nicht abwehren konnte. Pacquiao hat ihn regelrecht aus dem Konzept gebracht. Eigentlich hat De La Hoya überhaupt nie ein Konzept gefunden. Und es war fast schon ein bisschen traurig, den alten Champion De La Hoya, der wahrscheinlich in den USA der Kämpfer ist, der am meisten Geld übers Boxen verdient hat und eingebracht hat, dass er so vorgeführt worden ist von einem so jungen Kämpfer. In der ersten bis vierten Runde war das Ganze noch einigermaßen ausgeglichen, obwohl es stellenweise schon ein bisschen peinlich. für der La Jolla wurde. In der fünften bis siebten Runde wurde es dann ganz wild. Da hat Bagaya, de La Hoya, da hatte man den Eindruck, fast sogar so weit hat gehabt, dass er in den Ringseilen fast K.O. hätte gehen können. Also da kam von de La Hoya ganz wenig bis gar nichts mehr. In der achten Runde ein ähnliches Bild. Dann wurde in der Ringecke von de La Hoya in der Pause zur neunten Runde diskutiert. Da haben die Betreuer von de La Hoya gesagt, komm, der Pacaya, der ist so schnell für dich. Das hat keinen Sinn mehr. Wir brechen den Kampf ab. Hast du damit ein Problem? Dann wurde 30 Sekunden lang dieses Thema diskutiert und am Ende des Tages hat dann die Ringecke von de La Hoya entschieden, wir gehen nicht mehr in den Kampf zurück. Wir geben auf. Und damit ist der Sieger Manny Pacquiao. Pac-Man ist sein Spitzname. Der ist auch deutlich einfacher auszusprechen als sein Nachname, der für mich doch ein wenig ungewohnt ist. Er hat also durch technischen K.O. die Legende de La Hoya besiegt. Und ich denke, de La Hoya, der vor dem Kampf noch gesagt hat, eigentlich fühlt er sich gut. Er würde vielleicht nach diesem Kampf sogar noch weitermachen und nicht nur mit einem großen Kampf seine Karriere beenden, mit einem großen Sieg, denn mit dem hat er fest gerechnet. Ich denke aber, nach dieser ganz deutlichen und ganz klaren Niederlage wird de La Hoya seine Karriere dann doch beenden, denn das kann er sich nicht noch ein zweites Mal leisten. Was steht für den Pac-Man auf dem Plan? Diskutiert wurde bei dem Pay-Per-View zunächst ein Kampf gegen Ricky Hatton. Das könnte auch ein netter Vorbereitungskampf sein, aber ich denke, der Pac-Man muss Hatton ganz eindeutig schlagen. Und wenn ihm das gelingen würde, dass er Hatton eindeutig schlägt, und wenn man bedenkt, dass Floyd Mayweather de La Hoya mit Mühe und Not, ja, er hat ihn eindeutig aber nach Punkten geschlagen und Mayweather hat Hatton geschlagen, dann könnte man jetzt sagen, okay, Floyd Mayweather hat die beiden Kämpfer geschlagen, Pac-Man hat die beiden Kämpfer geschlagen. Jetzt müsste Mayweather zurück aus seinem Retirement kommen, jung genug dafür ist er ja noch, und gegen den Pac-Man antreten. Das wäre ein Kampf, den könnte man über ein Jahr aufbauen und am Ende des nächsten Jahres könnte das einer der letzten Millionenkämpfe sein und ich denke, den braucht der Boxsport im nächsten Jahr einfach. Und viel anderes ist er ja im Moment nicht zu sehen. Also, im Boxen geht es in den niedrigeren Gewichtsklassen weiter. Im Schwergewicht ist ja außer den Klitschkos aktuell nicht so furchtbar viel los. Das nächste Thema, das waren eigentlich die beiden großen Themen des Wochenendes, Hogan und de la Hoya. Dann das TNA-Thema, was ich heute nicht bespreche. Heute Abend, als kurzer Ausblick, gibt es die Raw-Sendung, erneut ein 3 Stunden Raw, eine Woche vor dem Armageddon Pay-Per-View. Ich halte das für keine so gute Idee, eine 3 Stunden Show vor einem Pay-Per-View, da das die Verkäufe des Pay-Per-Views sicherlich beeinträchtigen wird. Denn es gibt einfach schon so viel Wrestling im frei empfangbaren Fernsehen. Warum soll der Amerikaner da 30 oder $40 für ein Pay-Per-View ausgeben? Zumal die Kämpfe, die heute für das 3-Stunden-Raw angekündigt sind, nicht notwendigerweise schlechter sind als das, was beim Pay-Per-View kommt. Wenn man sieht, dass heute bei Raw Triple H gegen Batista kämpft, wenn man sich an die Fehde, ich glaube 2005, zwischen den beiden zurückerinnert, als Batista den Title-Run hatte und den Titel mehrfach hintereinander gegen Triple H auch verteidigt hat, unter anderem in einem sehr guten Hell in the Cell bei Vengeance, dann kann man sagen, dieser Kampf ist sicherlich ein Pay-Per-View-würdiger Kampf. Und ob Batista gegen Randy Orton auch ein sehr interessantes Duell, aber ob der jetzt wirklich so viel besser ist, weiß ich nicht. Ich würde mal behaupten, diese beiden Kämpfe stehen in etwa auf derselben Stufe. Warum soll ich also, wenn ich in Amerika sitze, 30 bis $40 für den einen Kampf bezahlen, wenn ich einen ähnlich guten Kampf eine Woche für umsonst sehen kann. Was passiert bei Raw noch in diesem 3-Stunden-Raw? Glücklicherweise hat man sich dann noch das Thema Slammys ausgedacht. Ich denke, wenn man schon so viel Zeit füllen muss, so ein bisschen Comedy mit so einer, ja, nicht ganz ernst zu nehmenden Preisverleihung, den Slammys, ist eine ganz nette Idee und der ein oder andere Höhepunkt, speziell durch Santina Marella, könnte uns da schon erwarten. Von daher bin ich zumindest gespannt. Armageddon, ansonsten der Ausblick darauf, den werden wir machen, wenn das Raw gelaufen ist. Ich habe schon angekündigt, dieser Kampf Batista gegen Randy Orton, der wurde noch gar nicht so furchtbar gepusht. Es ging bisher eher um das Triple Threat Match zwischen Triple H, Jeff Hardy und wen haben wir noch dabei? Natürlich Edge, den Titelträger, fast hätten wir ihn vergessen. Und dann haben wir natürlich noch John Cena gegen Chris Jericho. Die beiden Titelkämpfe standen bisher im Fokus. Das ist auch richtig so. Und ein dritter Kampf, also von der Card her eigentlich eine sehr gute Card, aber vom Timing her nicht so glücklich. Man hätte vielleicht die ein oder andere Fehde noch ein bisschen länger rauszögern sollen, um für den Royal Rumble noch etwas in der Hinterhand zu haben. So viel zum Thema Raw und Armageddon. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich möchte noch einen kurzen DVD-Tipp geben. Und zwar habe ich, nachdem ich mir das 13-Stunden-Shoot-Interview von Ric Flair auf von Highspots angeguckt habe, bin ich zurückgegangen und habe mir die Definitive Collection jetzt angeguckt. Ich habe die letzte DVD noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber die zwei Kämpfe, die mir dort noch fehlen, kenne ich bereits. Das sind die zwei spätere WWE-Kämpfe, nämlich ein Steel Cage-Kampf um den Interkontinentaltitel zwischen Triple H, der recht gut ist. Und dann natürlich das Abschieds-WrestleMania-Match, das okay ist und aufgrund der speziellen Bedeutung dieses Matches auch gut ist. Auch wenn es aus rein wrestlerischen Aspekten den ein oder anderen Punkt zu wünschen übrig lässt. Die anderen Kämpfe auf vor allen Dingen DVD 2 allein sind den Kauf dieser DVD wert. Und auch auf der dritten DVD sind vor diesen bereits erwähnten bekannten Matches noch zwei Matches, nämlich ein Match gegen Rowdy Roddy Piper, der gut ist, und ein Match gegen Ricky Steamboat, keines der früheren Klassikern aus den 80ern, sondern ein WCW-Match von 1994. Und auch dieses entspricht dem Niveau, das diese Fehde grundsätzlich hatte. Also auch das ein hervorragendes Match. Und allein diese Matches sind den Kauf dieser DVD auf alle Fälle wert. Für jeden, der sich für Wrestling und auch ein bisschen die Historie und eher den sportlichen und weniger den Entertainment, den reinen Entertainment, Aspekt mögen. Die Dokumentation auf der ersten DVD dieses Sets wurde relativ kritisch gesehen von vielen, was vor allen Dingen an der Zeit liegt, denn diese Dokumentation ist 2 Stunden lang und natürlich sagt jeder, man kann eine 36-jährige Karriere wie die von Ric Flair nicht in 2 Stunden abhandeln. Das stimmt zwar. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Dokumentation auf dem üblichen Niveau von WWE-Dokumentationen mit vielen Interviews, vielen Einspielern aus der Vergangenheit und auf alle Fälle sehenswert, solange man daran denkt, dass diese Dokumentation halt nicht alles wiedergibt aus dem Berufsleben von Ric Flair, sondern dass dazu mehr gehört. Also wer wirklich sich über Ric Flair informieren möchte, der sollte sich dann vielleicht doch noch dieses lange Shoot-Interview angucken, eventuell sein Buch lesen, was er in dem Shoot-Interview übrigens als recht kritisch bewertet, zumindest die Arbeit des Autors. Er sagt, Ric Flair selbst sagt zu dem Buch, ist es gut, hätte aber noch viel besser sein können. Aber das Buch gibt auf jeden Fall einen ganz guten Einblick wieder in seine Karriere. Dann gibt es ja auch noch die Definitive Collection und vor allen Dingen die Doppel-DVD zu den Four Horsemen, die ich auf alle Fälle empfehlen kann. Also, so viel zu der Ric Flair DVD. Zum Abschluss dieser ersten Ausgabe der Ringglocke möchte ich noch eine kleine Randnotiz geben. Und zwar gucke ich nicht nur Wrestling, sondern lese auch relativ viel und auch ganz gern Romane. Ein Autor, den ich da ganz, ganz nett finde, ist Oliver Uschmann. Es ist ein Musikredakteur, der mehrere Romane aus der sogenannten Hartmut und Ich-Reihe geschrieben hat. Ich denke, am ehesten lässt sich Oliver Uschmann noch mit Thomas Jaut vergleichen, ist allerdings mehr independent und weniger Mainstream, um das mal aus der Musik-Ecke her zu erläutern. Er hat jetzt sein viertes Buch zu der Hartmut und ich-Reihe geschrieben und dieses Buch heißt Murp, Ausrufezeichen, Hartmut und ich verzetteln sich. Und es ist deshalb ein interessantes Buch. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich habe jetzt die ersten 100, etwas über 100 Seiten gelesen. Es ist aber deshalb interessant, weil einer dieser Charaktere offensichtlich oder beide auch, das weiß ich noch nicht, das tauchte noch nicht so richtig auf, eine Affinität zum Wrestling-Sport hat. Und auf Seite 111 gipfelt das Ganze in einer Szene, wo beide Protagonisten zu ihrem Bus gehen, um dort etwas herauszuholen. Und dann gibt es einen Nebensatz. Und da stand die Kiste mit den ganzen alten Power Wrestling-Ausgaben, die wir einfach nicht wegschmeißen können. Das heißt, Power Wrestling, das deutsche Wrestling-Magazin, wird da direkt auf Seite 111, gut zu merken, dieses Buches erwähnt. So scheint sich doch dann das Thema Wrestling scheint kein reines Randthema zu sein, sondern der ein oder andere, der vielleicht auch ein bisschen prominenter ist oder sich zumindest publizistisch äußern kann, scheint auch ein Interesse für dieses Thema zu haben. Mit dieser kurzen Randnotiz möchte ich dann die erste Ausgabe dieser Ringglocke beenden und wünsche Ihnen viel Spaß damit. Und sobald ich TNA Final Resolution gesehen und bewertet habe, werde ich mich an dieser Stelle wieder zu Wort melden. Bis dann, keep on fighting.